Schnuffel, dein Wecker klingelt. Du musst aufstehen. Ein neuer Tag beginnt. Nein, ich will noch nicht aufstehen. Will mich viel lieber nochmal umdrehen. Knips die Sonne noch nicht an, damit ich heute ausschlafen kann. Nein, ich will noch nicht aufstehen. Will mich viel lieber nochmal umdrehen. Bin ein Morgenmuffel, schnuffel und ich schlafe heute lang. Will mich viel, viel lieber nochmal umdrehen. Knips die Sonne noch nicht an, damit ich heute ausschlafen kann. Nein, ich will noch nicht aufstehen. Will mich viel, viel lieber nochmal umdrehen. Bin ein Morgenmuffel, schnuffel und ich schlafe heute lang. Will mich viel, viel lieber nochmal umdrehen. Knips die Sonne noch nicht an, damit ich heute ausschlafen kann.